WDR 5. Neugier genügt. Wer am Platz der Deutschen Einheit in Hamburg wohnt, der kann ein Lied davon singen, wie sich so ein Konzerthaus anhört. Denn seit 2007 wird der Spielplan vom Hochtieforchester bestimmt. Generatoren summen den Bass, ein Presslufthammer schlägt den Takt und die Kreissäge spielt die erste Geige. Im Hintergrund dazu das ewige Klingeln der Stadtkasse. Anfang 2010 sollte die Spielstätte eigentlich fertig sein. Aber im Januar 2016 feierte die Stiftung Elbphilharmonie ihr 10-jähriges Bestehen, ohne dass der Konzertsaal fertig war. Die für den Steuerzahler kalkulierten Kosten wurden ursprünglich mit 77 Millionen Euro angegeben. Tatsächlich kostet der Bau mehr als 10-mal so viel. Seitdem gilt die Elbphilharmonie als ein weiteres Paradebeispiel für eine Kostenexplosion bei großen öffentlichen Bauvorhaben. Alleine die Architekten sind mit rund 90 Millionen Euro teurer als die veranschlagte Gesamtsumme. In den Medien ging es, als die Zahlen öffentlich wurden, von da an fast nur noch um Geldbeträge, wenn die Rede von der Elbphilharmonie war. Eine Fassade für 65 Millionen Euro, eine weltweit einzigartige, konvex gebogene Rolltreppe, Aufpreis 3 Millionen Euro, und dann kamen selbst die Toiletten auf den Kostenprüfstand. Es kursierten Preise wie etwa 957 Euro für einen Handtuchspender, einen Klorollenhalter für 650 und knapp 300 Euro für eine Klobürste. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich hier die Bauherren breitschlagen ließen. Man einigte sich am Ende auf das preiswerte Einsteigermodell für knapp 42 Euro. Schließlich wollte man bei der Elbphilharmonie nicht kleckern, sondern klotzen. Sie sollte nicht noch irgendein x-beliebiger Aufführungsort sein, sondern ein einzigartiger Musiktempel. Dazu der Intendant des Hauses, Christoph Lieben-Seuter. Das war ja so bestellt. Also die Stadt Hamburg hat ganz klar gesagt, bei der Elbphilharmonie bauen wir einen der besten Konzertsäle der Welt. War die Aufgabe. Und ich würde jetzt wenige Wochen vor der Öffnung sagen, wir haben sehr, sehr gute Chancen, dass wir wirklich ganz vorne mitspielen. Einerseits wegen der grandiosen Akustik des Saales, aber auch wegen der einmaligen Architektur. Was in der Planung zunächst nicht vorkam, das war eine Konzertorgel. Anders als bei der Rolltreppe oder der Toilettenausstattung mangelte es hier noch an der Finanzierung. Bis sich der Hamburger Unternehmer Peter Mörle bei den Bauherren meldete. Es hat sich eigentlich so ergeben, dass wir damals, meine Familie und ich, etwas spenden wollten für diese Elbphilharmonie. Und dann kam die Orgel auf uns zu und wir haben freudig zugesagt. War also genau ideal, das Richtige für uns. Eine Peter-Mörle-Orgel klingt auf jeden Fall besser als eine Peter-Mörle-Rolltreppe. Zumal die Orgel mit rund 2 Millionen Euro vermutlich preiswerter war. Insofern bin ich schon bei der Eröffnung und höre die Musik in diesem Saal. Genau das möchte ich auch. Viel war schon im Vorfeld berichtet worden über die exzellente Akustik und die außergewöhnliche Orgel. Also frage ich im Sommer 2016 an, ob man das Instrument vielleicht schon mal hören könne. Schließlich war die Orgel, anders als der Saal, fristgerecht fertiggestellt. Im Juni 2016 war die Intonation abgeschlossen. Seither steht das gute Stück spielbereit auf der Bühne des Saals, gut abgedeckt inmitten einer Baustelle. Im Taxi auf dem Weg zur Elbphilharmonie erzählt mir der Fahrer einiges über Bach und die neue Orgel und auch über die Akustik. So, als ob die Elbphilharmonie schon seit langem geöffnet hätte. Der Hamburger scheint seinen Frieden mit dem Bauwerk gefunden zu haben. Doch vor dem imposanten Gebäude angekommen, ist die Klangkulisse immer noch eine andere. Ein Interview über die Orgel kann ich bekommen, bloß sehen und vor allem hören kann ich sie nicht. Vor der offiziellen Eröffnung im Januar 2017 dürfe kein Ton die Elbphilharmonie verlassen. Das Baustellentor bleibt für mich geschlossen und die Pfeifen stumm. Also nehme ich die Einladung vom Orgelbau Kleis an, mir die Werkstatt in Bonn anzusehen, in der das Instrument in mühevoller Kleinarbeit gebaut wurde, bevor es seinen Weg nach Hamburg antrat. Philipp Kleis nimmt sich viel Zeit und führt mich durch die einzelnen Arbeitsräume, in denen eigentlich immer noch so gearbeitet wird wie zu Zeiten seines Urgroßvaters. Dort erfahre ich Erstaunliches, zum Beispiel, dass in einer Orgel auch Eier und junge Ziegen verarbeitet werden. Hier befinden wir uns jetzt in unserer sogenannten Windladenwerkstatt. Wir arbeiten so, dass wir immer versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, im Team zu arbeiten, sodass ein Team eine Orgel von Anfang bis Ende durch die Werkstatt begleitet. Dieses Team arbeitet jetzt an einer neuen Orgel für eine Kirche in Süddeutschland. Auf der Werkbank steht ein Kasten, der das Herzstück jeder Orgel ist, die Windlade. Das ist ein Holzkörper, auf den die Pfeifen später aufgesetzt werden. Hier wird der Luftfluss durch eine Vielzahl von Ventilen gesteuert und über Windkanäle auf die einzelnen Register und Pfeifen verteilt. Dabei kommt auch die junge Ziege ins Spiel. Denn das feine, sogenannte Zickelleder, braucht man zur Abdichtung der Ventile. Sonst macht man eher Damenhandschuhe daraus. Eine junge Frau steht an der Werkbank und bereitet das Material vor. Aus einer halben Eierschale streicht sie mit einem Pinsel Eiweiß auf die Oberfläche. Dadurch dichtet das Leder noch besser ab. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass bei der Orgel nur die Pfeifen erklingen, die man auch wirklich hören möchte. Über dem Tor der nächsten Werkstatt hängt ein Schild, darauf steht in altdeutscher Schrift Montagesaal. Wobei Saal hier wirklich der richtige Ausdruck ist. In dem riesigen Raum werden die Orgeln zusammengesetzt und getestet, bevor sie wieder auseinandergebaut und an ihr Ziel transportiert werden. Prospektpfeifen sind schon drin, die Mechaniken liegen schon, die Windkanäle, die also den Wind dann zu den entsprechenden Windladen führen. So eine Orgel ist ja gebaut wie ein Haus, es muss auch ein Treppenhaus für Zugang geben. Es gibt Stimmgänge, sogenannte Bereiche, die wir eben brauchen, sind so eine Art Flure, die wir zur Zugänglichkeit zu den einzelnen Komponenten brauchen. Und so wächst das Instrument hier langsam zusammen. Vielleicht wirken Orgeln durch große Kirchen kleiner, als sie es in Wirklichkeit sind. Diese hier, für die Kirche in Süddeutschland, wirkt jedenfalls gigantisch. Das Instrument ist größer als ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Und die Orgel der Elbphilharmonie ist sogar noch größer. Kaum zu glauben, dass man in dem Hamburger Konzertsaal noch genügend Platz für dieses Ungetüm gefunden hat. Zumal die Orgel erst spät in die Planung mit einbezogen wurde. Wissen Sie, wir Orgelbauer, wir träumen immer davon, unendlich viel Raum zu haben und Orgeln so zu bauen, wie schon Generationen vor uns seit Jahrhunderten es getan haben. In der Elbphilharmonie musste man mit dem Raumangebot vielleicht etwas kreativer und schöpferischer umgehen, aber das hat es eigentlich nicht minder spannend gemacht. Der Dreh bestand darin, die Architektur nicht als unlösbare Schwierigkeit zu begreifen, sondern als Chance, in der Elbphilharmonie ein anderes Konzept aufzugreifen. Die Orgel der Elbphilharmonie ist sehr flächig, sie ist sehr breit. Sie erstreckt sich über rund 14 Meter Höhe und 14 Meter Breite bei relativ wenig Tiefe und der Orgelsachverständige Manfred Schwarz hatte darüber hinaus noch die, wie ich finde, wunderbare Idee, einen Teil der Orgel in den Reflektor, in diesen großen Körper über dem Orchesterpodium zu platzieren, sodass die Orgel an zwei Standorten aufgebaut ist. Der Orgelsachverständige Manfred Schwarz war in die Planung und den Bau der Orgel involviert. Er erklärt seine Idee so. Das hat den Effekt, Sie brauchen nur ein oder zwei Register ziehen und Sie wissen nicht mehr, wo der Klang der Orgel herkommt. Sie baden im Klang. Das war eins dieser Ziele hier auch, Klangteppiche zu erzeugen, nicht im herkömmlichen Sinne einer Kirchenorgel, sondern wirklich etwas völlig anderes zu schaffen. Der Reflektor, in den mehrere Orgelpfeifen eingebaut wurden, sieht aus wie ein von der Decke nach unten wachsender Pilz. Eine Art runde Zwischendecke über dem Orchesterbereich. Auch ohne Orgelpfeifen spielt er eine ganz wesentliche Rolle für die Akustik der Elbphilharmonie. Denn er sorgt dafür, dass sich der Schall von der Bühne aus gleichmäßig im Raum verteilt, ohne dass ein unangenehmer Nachhalleffekt entsteht, wie er zum Beispiel in Kirchen üblich ist. Die Vorgabe war ein Nachhall von 2,2 Sekunden, nicht mehr und nicht weniger. Ganz anders als in Kirchen, wo ein Ton nach dem Anschlagen manchmal über 10 Sekunden noch im Raum schwebt. Gerade für Organisten ist das eine große Herausforderung, erklärt Iveta Abkalner, seit 2016 Titularorganistin der Elbphilharmonie. Orgelmusik ist manchmal von Partitur und von Schichten in der Partitur, Melodie- und Harmonieschichten, so kompliziert, dass man sollte eigentlich alles hören können. Und durch große Nachhall und große Akustik, was in einem Kirchenraum oder Kathedralenraum ist, wir verlieren ganz vieles, was Komponist da gemacht und gedacht und komponiert hat, weil das einfach verschwindet in diese große Akustik. Neben dem Nachhall gibt es bei Kirchenorgeln noch ein weiteres Problem. Denn die Organisten sitzen weiter entfernt von der Klangerzeugung als andere Musiker. Dabei lässt sich ein Instrument eigentlich nur dann gut spielen, wenn man es selber gut hören kann. Wir müssen viel mehr als andere Instrumentalisten vorstellen, manchmal nur vorstellen, wie das im Raum klingt. Weil zum Beispiel ein Geiger, der hat Geige hier ganz nah am Gesicht, um Ohr, und auch Flötist oder Flötistin, genauso mit Pianist und Cellist und so weiter. Wir ganz oft bekommen fast gar nichts von richtigem Klang, was eine Orgel hat. Auch hier spielt der Reflektor eine entscheidende Rolle. Denn der sorgt auch dafür, dass die Musiker den gesamten Klang des Orchesters besser wahrnehmen können. Und die Orgel der Elbphilharmonie steht nicht in irgendeiner Ecke, wie in vielen Kirchen. Über eine Art Fernsteuerung lässt sich das Instrument direkt von der Bühne aus spielen. Und damit rückt die Orgel ins Zentrum des Geschehens. Ich setze mich vorne, vorm Orchester, am fahrbaren Spieltisch, fast so wie ein Pianist am Klavier. Genau deswegen, weil ich auch rein physisch nicht nur Dirigent und Orchester sehen will, sondern auch spüren will. Ich will mit Orchester zusammen atmen und ich will das hören, was auch Konzertmeister und Dirigent hört. Auch ich will jetzt endlich hören, wie die Orgel klingt. Und schließlich im Herbst 2016 werde ich erhört. Ich bekomme eine Einladung zum Pressetermin, bei dem die Elbphilharmonie vorgestellt werden soll. Und dabei wird Iveta Abkalner auch die Orgel spielen. In Hamburg angekommen stelle ich fest, an der Klangkulisse rund um die Elbphilharmonie hat sich immer noch nichts geändert. Und ich frage mich, wie die das schaffen wollen, bis zum Eröffnungstermin fertig zu werden. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der sich das fragt und der die Orgel hören möchte, denn es stehen immerhin rund 15 Pressevertreter am Baustellentor. Außerdem der Intendant Christoph Liebensäuter, die Organistin Iveta Abkalner, Orgelbauer Philipp Gleis und der, dem die Orgel zu verdanken ist, der Stifter Peter Mörle. Im Aufzug verteilt ein Mitarbeiter blaue Überzieher für die Schuhe. Wie eine Horde Schlümpfe schlurfen wir einen Flur entlang. Immer noch bestimmen Plastikfolien und ein paar von der Decke hängende Kabel das Bild. Wir gehen links durch eine Tür und stehen plötzlich mitten auf der Bühne im Konzertsaal der Elbphilharmonie. Da können sich ein paar Journalisten das A und O nicht verkneifen. Man hat auf Anhieb das Gefühl, dass hier etwas Besonderes geglückt ist. Und zwar vom kleinsten Detail bis zum großen Gesamten. Über uns schwebt der gigantische Reflektor, der wie ein umgedrehter Pilz aussieht. Alles wirkt organisch, wie von der Natur gebaut. Ein klein wenig kommt man sich vor wie auf der Nautilus in Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem Meer. Und auch die Orgel steht auf der Bühne, zumindest die Fernsteuerung, der Spieltisch. Um die fest installierte Orgel zu sehen, muss man auf die gegenüberliegende Seite des Saales gehen. Und genau dahin schlurfen jetzt die Pressevertreter in ihren blauen Tretern, während sie sich wie im Tanze drehen, um den Raum in allen Richtungen zu betrachten. Diese Perspektive hat es in sich. Die organischen, runden Formen setzen sich fort. Sie werden nur unterbrochen von den riesigen, senkrecht stehenden Orgelpfeifen, die in mehrere Gruppen geordnet und auf insgesamt 4 Stockwerke verteilt wurden. Dabei grenzen sie direkt an die Bestuhlung an. Sie nehmen eine enorme Breite ein, obwohl sie optisch dezent im Hintergrund bleiben. Denn die meisten Pfeifen liegen unterhalb der Akustikverkleidung. Zu sehen sind nur die großen Pfeifen, die sich wie ein silberner Vorhang von der Decke bis zum Boden erstrecken. Vom Spieltisch auf der Bühne aus kann die Organistin Yvette Abkallner die Orgel, die sie spielt, in ihrer Gesamtheit sehen und hören. Kein Wunder, dass sie sich wie im siebten Himmel fühlt. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass Orgelmusik ist eigentlich Architektur des Himmels. Und so fühle ich mich hier. Ich sitze da zentral an der Bühne und schaue Orgel. Gleichzeitig spiele ich dieses Instrument und ich sehe, dass diese Orgel eigentlich hier sehr, sehr, sehr gut eingewachsen ist und ist kaum zu glauben, was Sie gesagt haben, dass das überhaupt nicht geplant war. Weil für mich, das sieht manchmal so, dass erstens gab Orgel und dann entwickelte der Konzertsaal. Die Beschreibung trifft es auf den Punkt. Zumindest optisch wirkt hier alles so, als wenn es gar nicht anders aussehen dürfte, weil es sonst falsch wäre. Das gilt für das Innere wie für das Äußere des Gebäudes. Immerhin hatten die Hamburger während der Entstehung schon reichlich Zeit, sich an ihr neues Wahrzeichen zu gewöhnen und es ins Herz zu schließen. Nach mehr als 10 Jahren Bauzeit ist unendlich viel Geld die Elbe hinuntergeflossen, bisher mehr als 866 Millionen Euro. Damit belegt die Elbphilharmonie Platz 12 unter den teuersten Gebäuden dieser Welt. Ob es auch als Konzertsaal einmal zu den besten dieser Welt gehören wird, das wird sich noch zeigen. Einen kleinen Vorgeschmack legt nun aber am Ende des Pressetermins die Organistin Yvette Abkallner vor. Mit einer gewissen Ehrfurcht setzt sie sich an die Orgel, die sie am liebsten barfuß spielt, dann greift sie zum ersten Mal vor einem kleinen Publikum in die Tasten. Und allen Anwesenden wird klar, was sie vorhin mit Architektur des Himmels meinte. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.